Vereinigung. Bildung einer Konföderation mit gemeinsamen Organen und Institutionen, wie zum Beispiel Parlamentarischer Ausschuss. Übertragung von Souveränitätsrechten an Machtorgane der Konföderation. Bildung eines einheitlichen deutschen Staates durch Wahlen in beiden Teilen der Konföderation. Damit war die DDR-Regierung von einigen ganz wesentlichen Punkten der ursprünglichen Konzeption abgerückt. Nicht mehr das Volk der DDR, sondern das deutsche Volk stand im Mittelpunkt der Betrachtungen. Eine sozialistische Gesellschaftsordnung wurde nicht mehr ausdrücklich als Ziel genannt, aber auch nicht als hinfällig erwähnt. Wie die benannte Wirtschafts- und Währungsunion aussehen sollte, darüber äußerte sich Modrow zunächst nicht. Und Bundeskanzler Kohl blieb bei seiner Aussage aus dem 10-Punkte-Plan, erst mit einer frei gewählten Regierung massive Schritte zur Sanierung der DDR-Wirtschaft zu unternehmen. In der Zwischenzeit kamen immer mehr Bürger von Ost nach West. Rund 59.000 Übersiedler zählte das Innenministerium im Februar. Nahezu die gleiche Anzahl wie einen Monat zuvor. Die Zeit drängte. Modrow und Kohl vereinbarten bei ihrem Treffen die Einsetzung einer deutsch-deutschen Kommission zur Wirtschafts- und Währungsunion. Am 20. Februar dieses Jahres nahm die Kommission ihre Arbeit auf. Wenig später, Anfang März, versuchte die Modrow-Regierung durch eine Reihe von Gesetzen die Weichen für die Einführung der freien Marktwirtschaft zu stellen. Es wurde ein Wirtschaftsgesetz zur Gründung privater Unternehmen verabschiedet. Kombinate sollten in Kapitalgesellschaften umgewandelt werden. Es wurde eine Sozialcharta konzipiert, in der das Recht auf Arbeit und Wohnung und die Gleichstellung der Frau verankert ist. Außerdem wurde ein Nutzungsrecht in Kraft gesetzt, das für DDR-Bürger die Möglichkeit vorsieht, Anteile an volkseigenem Boden und an Betrieben zu erwerben. Der Wahltermin für die Volkskammerwahlen wurde vom 13. Mai auf den 18. März vorverlegt. Kurz vor diesem Termin, am 12. März, lehnte der Runde Tisch auf seiner letzten Sitzung eine Übernahme des Grundgesetzes bei der Wiedervereinigung ab. 4.4.90. Ein Bonner Vorschlag für einen Staatsvertrag zwischen beiden Teilen Deutschlands wird bekannt. Der am darauffolgenden Tag vom Kabinettsausschuss Deutsche Einheit in den Grundzügen befürwortete Vertrag über die Legalisierung der Währungsunion mit Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft gerät in den Parteienstreit und bringt später Turbulenzen in die Große Koalition in Ost-Berlin. Umstritten ist unter anderem der Umstellungskurs von Löhnen und Gehältern. 12.04.90. Die von den Allianzparteien, der SPD und den Liberalen gebildete neue DDR-Regierung tritt in ihrer Koalitionsvereinbarung für die gleichzeitige Einführung der Währungs- und Sozialunion und einen Umtausch der Löhne und Gehälter im Verhältnis 1:1 ein. Am 24. April einigen sich Kohl und DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière auf den 1. Juli als Datum für die Währungsunion. 25.04.90. Expertengruppen aus Bonn und Ost-Berlin beginnen mit den Verhandlungen über den Staatsvertrag und die Währungsunion. Es folgen weitere Sitzungen. Am 3. Mai lehnt Bonn die von der SPD Ost und von der SPD West geforderten Nachbesserungen bei der Währungsunion ab. Bei den weiteren Verhandlungen tritt die Eigentumsfrage in den Vordergrund, die nach einem am 12. Mai geäußerten Wunsch von DDR-Seite in einer Sondervereinbarung geregelt werden soll. 14. Mai 90. Der Wortlaut des Staatsvertrages wird bekannt. Dennoch bleiben einige Punkte wie die Eigentumsverhältnisse ausgeklammert. Bis heute. Die Arbeit an der inhaltlichen Ausgestaltung der Wiedervereinigung geht also weiter. Das war Hintergrundpolitik heute, der Weg zum Staatsvertrag und die Unterzeichnung in Bonn. Eine Sendung von Wolfgang Reier und Oliver Schauenberg. Sequenz aus der neuen Situation. Auch der Kanzler plädiert für gesamtdeutsche Wahlen, möglichst noch im Dezember. Dazu Günther Müchler. Die Wähler in Deutschland jagen die politischen Parteien momentan durch ein Wechselbad der Gefühle. War der Ausgang der ersten freien Wahlen in der DDR für die Sozialdemokraten drüben wie hüben ein schwerer Schock, so bescherten die Wähler in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen jetzt dem Bonner Regierungslager eine herbe Enttäuschung. Zwar hat sich am Stimmverhalten in beiden Ländern kaum Nennenswertes verändert, doch die faktischen Veränderungen des Kräfteverhältnisses sind einschneidend. Erstmals seit 1982 sieht sich die Bundesregierung in der Länderkammer einer potenziellen Blockademehrheit gegenüber, dies in einer Zeit, wo rasches Handeln das Gebot der Stunde ist. Unter dem Blickwinkel der politischen Geografie vollendet der Machtwechsel in Niedersachsen die Zweiteilung der Nation. Nunmehr trennt ein Farbäquator quer durch Gesamtdeutschland den schwarzen Süden vom roten Norden. Ein Phänomen, das nicht ohne praktische Auswirkungen bleiben wird. Wie stets bei regionalen Wahlgängen kann man auch diesmal landes- und bundespolitische Ursachen nicht sauber auseinanderhalten. In Nordrhein-Westfalen scheint gegen die überragende Landesvaterfigur des Johannes Rau kein Kraut gewachsen. In Niedersachsen mögen die Entkräftung der Regierung Albrecht und eine Serie von Skandalen die Waagschale zugunsten der SPD gewendet haben, die mit dem designierten Ministerpräsidenten Gerhard Schröder bislang keineswegs uneingeschränkt glücklich war. Sofern bundespolitische Mängel bei der regionalen Abstimmung durchschlugen, muss sich die Bundesregierung vorhalten lassen, bei der souveränen Steuerung des deutschen Einigungsprozesses die Stimmung der Bevölkerung nicht hinreichend berücksichtigt zu haben. Diese Stimmung ist merkwürdig genug. Während der ganzen Welt bewusst ist, welch epochale Bedeutung die Veränderung in der Mitte Europas besitzt, stößt das absehbare Ende der deutschen Teilung in der Bundesrepublik weithin auf unerklärliche Gleichgültigkeit, werden Nutzen und Risiken der Einigung kleinkrämerisch nach Mark und Pfennig taxiert. Charakteristisch für die wohlstandsbürgerliche Engherzigkeit nicht weniger Bundesbürger ist eine Äußerung des DGB-Vorsitzenden Breit, der nach einem deutschlandpolitischen Meinungsaustausch mit dem Kanzler erleichtert bemerkte, eine Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge sei Gott sei Dank nicht in Sicht. Der Verlierervorwurf an die Adresse der SPD, mit Stammtischängsten gearbeitet zu haben, stimmt und stimmt auch nicht. Tatsächlich schwankt die westdeutsche SPD zwischen verhaltener Billigung der Bonner Deutschlandpolitik und der Versuchung, aus Parteiegoismus dumpfe Bedrohungsängste zu nutzen. Dabei ist die in Niedersachsen von Schröder befolgte Linie Oskar Lafontaines durchaus konsequent. Das alte Konzept der Zweistaatlichkeit transvestiert im neuen Gewand gespaltener Solidarität. Statt sozialem Ausgleich in Deutschland Vorfahrt für die Besitzstandswahrung der wohlhabenden Westler. Wie diese Politik mit hergebrachten Grundsätzen der Sozialdemokratie in Einklang gebracht werden soll, ist ein Rätsel. Die umgestülpte Bundesratsmehrheit bedroht den Einigungsfahrplan Kohls. Die Bonner SPD, uneinheitlich in ihren Äußerungen, möchte das Einigungstempo verlangsamen. Andererseits haben SPD-Länderchefs wie Engholm und Wedemeyer durchblicken lassen, dass sie sich mit einem gesamtdeutschen Wahltermin zum Jahreswechsel anfreunden könnten. Diesen ursprünglich von der FDP stammenden Gedanken hat nach der Sonntagsschlappe die Union hurtig aufgegriffen, hoffend, gesamtdeutsch besser bestehen zu können. Lässt man wahltaktische Erwägungen beiseite, besitzen die Befürworter eines möglichst frühen gesamtdeutschen Wahltermins die besseren Argumente. Angesichts der labilen Stimmungslage in der Bundesrepublik und dem Leidensdruck in der DDR ist Entschlossenheit gefordert, nicht Kleinmut. Die jetzt genannten und wohl noch immer geschönten Zahlen über das Haushaltsdefizit in der DDR zeigen überdies, dass die Einigung mit jedem Tag, der ungenutzt verstreicht, teurer wird. Von den internationalen Rahmenbedingungen einmal ganz abgesehen. In allen diplomatischen Kanzleien wächst die Sorge, Gorbatschow könne scheitern. Zunehmende Instabilität der in deutschen Dingen immer noch maßgeblich mitredenden Sowjetunion lässt den Deutschen überhaupt keine andere Wahl, als das Einigungstempo nach Kräften zu beschleunigen. Gemäß einem russischen Sprichwort: Wenn das Eis dünn wird, muss man schneller laufen. Zur Stunde steht noch nicht fest, ob die Moskauer Gespräche zur Vorbereitung des sowjetisch-amerikanischen Gipfeltreffens Ende Mai in Washington erfolgreich waren. Zwar heißt es derzeit, dass die Hauptfragen, vor allem die Halbierung der nuklearen Langstreckenraketen, geklärt seien. Entgegen der ursprünglichen Absicht, bereits am Mittag die Ergebnisse der ohnehin verlängerten Verhandlungen zu verkünden, werden US-Außenminister Baker und sein sowjetischer Kollege Schewardnadze nun aber erst am Nachmittag vor die Presse treten. Dies macht noch einmal deutlich, wie zäh die Verhandlungen 4 Tage lang waren und wohl noch sind. Ein Kommentar von Werner Holzer. Die Welt dreht sich nicht nur um die sogenannte deutsche Frage. Auch wenn man überall mit einer Mischung aus Verwunderung und Misstrauen auf das Tempo blickt, in dem sich der Einigungsprozess zwischen den beiden deutschen Staaten vollzieht, täten wir gut daran, uns nicht für den Nabel der Welt zu halten. Es gibt Ereignisse, die für die internationale Politik und für den dauerhaften Frieden der Welt noch wichtiger sind als unsere Sorgen und Hoffnungen. Dazu gehört das Verhältnis zwischen den beiden Weltmächten, von dem es abhängt, wie die Entwicklung in Europa weitergehen kann. Am gleichen Tag, da in Bonn von den Regierungen der beiden deutschen Staaten der Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion unterzeichnet wurde, versuchten der amerikanische und der sowjetische Außenminister in Moskau fieberhaft, die letzten Hindernisse für einen Vertrag über die drastische Verminderung der strategischen Atomwaffen der Interkontinentalraketen also zu beseitigen. Der Besuch James Bakers in der sowjetischen Hauptstadt steht unter Zeit- und Erfolgsdruck. Ende Mai wollen sich die Präsidenten Bush und Gorbatschow in den USA zu ihrem nächsten Gipfel treffen. Beide haben sich vorgenommen, dabei einen Rahmenvertrag für die Verminderung der strategischen Atomwaffen zu unterschreiben. Schienen die Voraussetzungen vor einigen Wochen noch gut, so gab es in jüngerer Zeit deutliche Verzögerungen, auch wenn nicht bekannt wurde, wo die Ursachen hierfür lagen. Nun hoffen Präsident Gorbatschow und US-Außenminister Baker gemeinsam, die Meinungsverschiedenheiten könnten doch noch rechtzeitig ausgeräumt werden. Ob das gelingt, hat keineswegs nur mit Vorbehalten der Waffenexperten beider Seiten zu tun, sondern auch mit der internationalen Lage im Allgemeinen und der Situation der Sowjetunion im Besonderen. Die inneren Schwierigkeiten in der UdSSR sind in den vergangenen Wochen ständig größer geworden und haben Gorbatschows Handlungsspielraum nach außen eingeengt. Der Wunsch der drei baltischen Republiken nach Unabhängigkeit von Moskau findet in anderen Teilen des Riesenreiches zunehmend Bewunderer. Selbst im Herzland des Imperiums, der Russischen Republik, werden Stimmen laut, die mehr Selbstständigkeit fordern. Gleichzeitig hat sich die Versorgungslage fast überall im Land weiter verschlechtert. Ein gefundenes Fressen für die erbitterten inneren Gegner von Perestroika und Glasnost, die gerne alle Schuld der Politik Gorbatschows aufbürden wollen. In den USA hätten die Regierungen noch vor wenigen Jahren nichts als Schadenfreude wegen der Probleme eines sowjetischen Staatschefs empfunden. Heute ist es anders. Präsident Bush und seine Regierung tun alles, um Michail Gorbatschow das Leben nicht noch schwerer zu machen. Das gilt vor allem für die Auseinandersetzungen zwischen Moskau und den baltischen Staaten. Washington hat den dortigen Regierungen offenbar deutlich gemacht, dass man nicht bereit ist, die Entspannungspolitik zu opfern. Dass sich zwischen Litauen und Gorbatschow nun doch ein Gespräch anzubahnen scheint, könnte sehr wohl damit zu tun haben, dass die litauische Ministerpräsidentin jetzt in Moskau nicht nur mit dem sowjetischen Staatschef, sondern auch mit dem amerikanischen Außenminister gesprochen hat. Das Treffen Gorbatschow-Bush wird sich nicht nur mit Atomwaffen und Abrüstung befassen, sondern ebenso mit Osteuropa und mit der deutschen Vereinigung. Schließlich ist noch immer die Frage ungeklärt, wie ein vereinigtes Deutschland in internationale Sicherheitsstrukturen einzubauen ist. Bundeskanzler Kohl und Präsident Bush haben sich in dieser Woche endgültig darauf festgelegt, dass ein vereinigtes Deutschland Mitglied der NATO bleiben müsse. Doch beide wissen, wie schwer man die Sowjetunion davon überzeugen kann, dass dies auch ihrer Sicherheit dient. Es gibt in Bonn Anzeichen dafür, dass man diese Frage in Zukunft den beiden Weltmächten allein überlassen will. Leichter würde sie dadurch allerdings nicht zu lösen sein, obwohl es auch dem Kreml einleuchten müsste, dass ein in internationale Strukturen eingebundenes Deutschland ein weit kleineres Sicherheitsrisiko wäre als etwa ein neutrales, isoliertes Land im Herzen Europas. Den beiden Präsidenten wird es jedenfalls nicht an Gesprächsstoff fehlen. Patriot für Rumänien regierende nationale Rettungsfonds. Jan Iliescu bekommt nach der einzigen Hochrechnung sensationelle 83% der Stimmen in der Präsidentschaftswahl. Seine Partei erringt praktisch die Zweidrittelmehrheit im Zweikammerparlament. Die Opposition steht am Tag danach schwer geschlagen da. Aus ihren Reihen kommen seit gestern Nachmittag immer wieder Vorwürfe, die Wahl sei nicht korrekt verlaufen. Doch Beweise wurden bislang nicht vorgelegt. Im weiteren Verlauf des Tages werden die internationalen Beobachter ihre Stellungnahmen abgeben. Als erste tat dies die Sozialistische Internationale. Ihr Fazit: keine technischen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl, wohl aber sollten Konsequenzen daraus gezogen werden. So fordert die SI-Delegation eine Überprüfung der Ergebnisse durch eine Kommission unabhängiger rumänischer Richter. Außerdem verlangt sie, das Wahlgesetz gründlich und schnell zu ändern. So sollen nicht mehr drei Wahlen an einem Tag durchgeführt, ferner die Wahlbezirke deutlich verkleinert werden. Tatsächlich hatten sich vor einigen Wahllokalen noch spät in der Nacht chaotische Zustände abgespielt. Sie hatten jene Menschen, die um und nach Mitternacht noch wählen wollten und schon 5-6 Stunden gewartet hatten, mit Zorn auf das Bekanntwerden der Infas-Hochrechnung reagiert. Sie empfanden dies als Manipulation zu einem Zeitpunkt, da sie noch nicht einmal ihre Stimme abgegeben hatten. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Freimut Duwe sieht die rumänische Demokratie bereits in ihrer Geburtsstunde belastet und zweifelt, ob sie im Lande spürbaren Aggressionen abgebaut werden können. Völlig zu Recht wird hingegen der Ernst und die Disziplin der Wähler von allen Seiten gelobt. Das war zweifelsohne beeindruckend, wie sie sich gestern verhalten haben. Der Präsident des Bundesrates, Berlins regierender Bürgermeister Momper, meinte, er könne mit dem SPD-Beschluss leben. Die Bundesregierung ist nach den Worten ihres Sprechers Klein fest entschlossen, am Fahrplan zur Verwirklichung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der DDR festzuhalten. Klein sagte am Nachmittag in Bonn, nicht von westlicher Seite sei der Zeitdruck erzeugt worden, sondern von den Menschen in der DDR, die nach Öffnung der innerdeutschen Grenze zu Hunderttausenden übergesiedelt seien. Der Staatsvertrag sei auf dem Weg zur Vereinigung die einzig erfolgversprechende Perspektive. Zuvor hatte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Bohl die Sozialdemokraten davor gewarnt, sich durch eine Ablehnung des Vertragswerks politisch zu isolieren. FDP-Generalsekretärin Schmalz-Jakobsen meinte, wer den Staatsvertrag nicht billige, wende sich praktisch auch gegen die Einführung der D-Mark in der DDR. Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Lummer sagte zur Haltung der SPD, es bleibe zutiefst bedauerlich, dass hier eine Doppelstrategie verfolgt werde, die zwischen den beiden Staaten sowie der Bevölkerung Gräben aufreiße. In der Volkskammer der DDR zeichnet sich eine breite Zustimmung zum Staatsvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland ab. Nachdem heute in der ersten Lesung des Gesetzes über den Vertrag auch die SPD ihre Unterstützung erklärte, gilt die erforderliche Zweidrittelmehrheit als sicher. Finanzminister Romberg bezeichnete die mit Bonn getroffenen Vereinbarungen als einen entscheidenden Schritt zur Einigung und nannte den Staatsvertrag eine Brücke in eine neue Ordnung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Schröder bekräftigte, die Sozialdemokraten trügen das Ergebnis der Verhandlungen mit. Er verwies auf die vorgesehenen Strukturhilfen für die DDR-Deutschen und unterstrich das Interesse der SPD an weiterer Konkretisierung. Gegen den Vertrag wandten sich die oppositionelle PDS und das Bündnis 90. Der PDS-Abgeordnete Keller sprach von einer Unterwerfung der DDR und sagte, die DDR-Regierung werde damit zum Juniorpartner der Deutschen Bundesbank. In einem kurzen Debattenbeitrag trat DDR-Ministerpräsident de Maizière den Kritikern des Abkommens entgegen. Er versicherte, soziale Probleme würden durch Subventionen für die Betroffenen abgefedert. Die DSU-Volkskammerfraktion hatte zuvor den Staatsvertrag als entscheidende Voraussetzung zur Wiederherstellung der deutschen Einheit begrüßt. Ihr geschäftsführender Vorsitzender Nowak mahnte die privaten Haushalte zur Zurückhaltung beim Geldausgeben nach der Währungsumstellung. Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten Lafontaine muss nach Ansicht des FDP-Vorsitzenden Graf Lambsdorff einen gesamtdeutschen Wahlkampf fürchten. Lambsdorff erklärte heute in Bonn gegenüber mehreren Tageszeitungen, die Menschen in der DDR wüssten durchaus, dass Lafontaine kein Freund der deutschen Einheit sei. Sollten die Sozialdemokraten über ihre Mehrheit im Bundesrat dem Staatsvertrag die Zustimmung verweigern, müssten sie auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass die D-Mark am 2. Juli im anderen Teil Deutschlands nicht eingeführt werde, fügte Lambsdorff hinzu. Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag hat einer Vorverlegung der konstituierenden Sitzung des Parlaments vom 26. auf den 21. Juni zugestimmt. Der Fraktionsvorsitzende Gansäuer sagte am Nachmittag in Hannover, damit könne die neue sozialdemokratische Landesregierung unter Gerhard Schröder am 22. Juni im Bundesrat der Ländervertretung an der Abstimmung über den Staatsvertrag mit der DDR teilnehmen. Der CDU-Politiker appellierte zugleich an die niedersächsische SPD, das Vertragswerk nicht zu blockieren. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der Eisenbahnerstreik in Westpommern im Nordosten Polens weitet sich aus. Die Streikenden fordern Gehaltserhöhungen und Personalveränderungen in der Eisenbahnleitung. Wie ein Sprecher des polnischen Verkehrsministeriums mitteilte, war der Schienenverkehr heute in der gesamten westlichen Küstenregion lahmgelegt. Ein Appell des polnischen Regierungschefs Mazowiecki zur Einstellung ihrer Protestaktionen hatten die Eisenbahner abgelehnt und ihren unbefristeten Streik fortgesetzt. Von einem Generalstreik zweier großer Gewerkschaften wird Griechenland voraussichtlich morgen betroffen sein. Die Abrüstung bleibt nach Ansicht von Bundesaußenminister Genscher ein Schlüssel für die deutsche und europäische Vereinigung. Zu Beginn der fünftägigen Abrüstungskonferenz der Interparlamentarischen Union sagte Genscher heute in Bonn, der Abrüstungsprozess stehe in einem engen Zusammenhang mit der Suche nach künftigen Sicherheitssystemen und der Stabilität in Europa. Antworten auf die Frage nach einem System der Einbindung sowohl der USA als auch der Sowjetunion in die kooperative Sicherheit werde der NATO-Gipfel am 5. Juli geben, unterstrich der Bundesaußenminister. An den Beratungen der Interparlamentarischen Union nehmen 300 Vertreter aus 60 Nationen teil. Eins hat Oskar Lafontaine mit seinem Widerstand gegen den Staatsvertrag auf jeden Fall erreicht. Die SPD trägt seinen Kurs mit, was er ja zur Voraussetzung seiner Kanzlerkandidatur gemacht hatte. Präsidium und Vorstand der Partei lehnten heute in Bonn den Vertrag in seiner gegenwärtigen Fassung ab. Wenn dies wirklich die Gretchenfrage war, so wollte man auf den Hoffnungsträger Lafontaine als Herausforderer des Bundeskanzlers jedenfalls nicht verzichten. Hans-Jörg Krieger dazu aus Bonn. Oskar Lafontaine, der designierte Kanzlerkandidat der SPD, hat sich durchgesetzt. Die Führungsgremien der Partei, Präsidium und Vorstand gaben heute der Konfrontationsstrategie Lafontaines ihren Segen, nachdem dieser mit einem Abrücken von der Kanzlerkandidatur gedroht hatte. Die Partei lehnt demnach den zwischen Bonn und Ost-Berlin ausgehandelten Staatsvertrag über die Einführung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion in seiner jetzigen Form ab, schließt aber einen Sinneswandel unter bestimmten Bedingungen nicht aus. Parteichef Hans-Jochen Vogel: Über diesen Text ist Einvernehmen, auch mit abwesenden Mitgliedern des Parteivorstandes, hergestellt. Es ist eine einstimmige Entscheidung. Das heißt, auch Oskar Lafontaine hat der Erklärung zugestimmt, in der die Forderungen der SPD festgehalten sind. Danach sollen Maßnahmen getroffen werden, um den Strukturwandel der Wirtschaft in der DDR zu erleichtern, Arbeitsplätze zu erhalten und den Zusammenbruch von Unternehmen zu vermeiden, die längerfristig wettbewerbsfähig sind. Betriebsschulden, so heißt es, sollen befriedigend geregelt und Erzeugnissen aus DDR-Produktion, der Wettbewerb mit Erzeugnissen aus der Bundesrepublik, erleichtert werden. Kurzum, der Schutzzaun um die DDR-Wirtschaft soll um einiges höher gezogen werden. Weiter verlangt die SPD, dem Umweltschutz den gleichen Rang zu geben wie der Wirtschaft. Die DDR soll verpflichtet werden, den Umweltschutz nicht nur auf Anlagen zu beziehen, sondern auch auf Produkte, wie es schon in der Bundesrepublik der Fall ist. Drittens will die SPD sichergestellt wissen, dass die Vermögen der Stasi, der SED und der einstigen Blockparteien der Allgemeinheit zugutekommen. Vierter und letzter Punkt, der Weg zur deutschen Einheit und ihre Gestaltung, einschließlich der Wahlen, dürfen nicht als Privatangelegenheit des Bundeskanzlers behandelt werden. Gefordert wird ein Konsens aller staatlichen Ebenen und der maßgebenden politischen Kräfte in der Bundesrepublik und in der DDR. Das alles heißt indessen nicht, dass die Sozialdemokraten nun neue Verhandlungen über den Staatsvertrag fordern. Änderungen oder Ergänzungen könnten der Erklärung zufolge innerhalb oder außerhalb des Vertragstextes vorgenommen werden. Hans-Jochen Vogel: Das muss nicht in jedem Fall eine Veränderung des Vertragstextes bedeuten. Das können Protokollerklärungen sein, das können Briefwechsel sein, das können Anlagen sein. Im Übrigen ist es durchaus üblich, insbesondere wenn unter solchem Zeitdruck verhandelt worden ist, dass auch im Vertragswerk selber noch eine Änderung vorgenommen wird. Keinen Zweifel will die SPD an ihrem Engagement für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten lassen. Sie tritt, so heißt es, für einen deutschen Bundesstaat zum frühestmöglichen, verantwortbaren Termin ein. Ihr letztes Wort zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion hat sie jedenfalls heute noch nicht gesprochen. Noch einmal Hans-Jochen Vogel: Die SPD wird ihre endgültige Entscheidung zum Staatsvertragswerk im Lichte der Antworten treffen, die auf ihre Forderungen gegeben werden. Ich mache noch eine Bemerkung zur Ziffer 4. Die ganzen Probleme, die jetzt auftreten, die Notwendigkeit, Abänderungs- und Ergänzungsvorschläge zu machen, hat sich vor allem deswegen ergeben, weil es der Bundeskanzler versäumt hat, die Länder und die Oppositionspartei, insbesondere uns, in die Verhandlungen rechtzeitig einzubeziehen. In der DDR-Volkskammer in Ost-Berlin begann am Nachmittag schon die parlamentarische Behandlung des Staatsvertrages. Die erste Lesung stand auf der Tagesordnung. Dass es Kritik von Seiten der PDS, der SED-Nachfolgerin, geben würde, stand zu erwarten. Aber wie würden sich die Sozialdemokraten äußern, die ja lange Zeit selber Nachbesserungen gefordert hatten, zumal jetzt nach dem Widerstand der Parteifreunde in der Bundesrepublik? Hans-Jürgen Fink: Die Ostberliner Sozialdemokraten beurteilen den Staatsvertrag mit durchaus gemischten Gefühlen. Doch haben sie sich am Ende durchgerungen, dem Verhandlungsergebnis zuzustimmen. Den Ausschlag hat offenbar die Einsicht gegeben, dass die DDR, wie Richard Schröder, der Fraktionsvorsitzende, bemerkte, noch allemal glimpflicher davonkomme als die anderen einstsozialistischen Staaten mit ähnlicher ökonomischer Erblast. Beifall auch von der rechten Seite des Hauses war ihm gewiss, als er erklärte, dass seine Fraktion das Verhandlungsergebnis mitträgt. Es ist nach unserer Auffassung ein Kompromiss zwischen sehr verschiedenartigen Interessen, der keiner Seite, und es sind hier viele Seiten im Spiel, den Gesichtsverlust zugemutet hat. Dieser Vertrag, so denken wir, gibt uns die Chance, eine Erblast von 40 Jahren einigermaßen glimpflich hinter uns zu bringen. Nach wie vor melden die Sozialdemokraten zusätzlichen Regelungsbedarf an, bei den Strukturhilfen für Landwirtschaft und Industrie beispielsweise und in der Eigentumsfrage. In dem namentlich für Sozialdemokraten kritischen Punkt der Arbeitslosigkeit suchte Schröder, so schien es, temperamentvoll die Flucht nach vorn. Erstens, es werden Arbeitsplätze verloren gehen, es werden auch neue entstehen. Es gibt in der DDR 600 Betriebe ungefähr mit bis zu 100 Angestellten und in der Bundesrepublik 26.000. Hier ist ein großer Nachholbedarf und dort werden zweifellos Arbeitsplätze entstehen. Zweitens, wir rechnen nicht mit Dauerarbeitslosigkeit, sondern mit einer Arbeitslosigkeit der verlängerten Arbeitsplatzsuche. Und drittens, wir gehen da... Ja, da braucht ihr nicht zu lachen, das wird so sein. Und drittens, kein Arbeitsloser wird mittellos dastehen. Wollen Sie eine Zwischenfrage stellen? Gut. Wenn die DDR auf einen Teil ihrer Souveränität jetzt verzichte, so Schröder, so sei die entscheidende Frage, was sie dafür bekäme. Und dies sei immerhin eine stabile Währung. Wie zu erwarten, spielte auf eben diesen Punkt der PDS-Fraktionsvize Dietmar Keller an. Die DDR, so sein Fazit, sei trotz aller Nachbesserungserfolge mit diesem Vertrag nicht mehr existent. Trotzdem ist festzustellen, dass sich im Kern des uns vorliegenden Gesetzesentwurfes nichts Entscheidendes geändert hat. Der Staatsvertrag ist im Prinzip, auch wenn Sie das, Herr Schröder, völlig anders sehen, in gewissem Maße eine Unterwerfung unseres Landes. Deshalb können wir Ihnen, Herr Ministerpräsident, auch nicht zustimmen, dass wir es mit einem großen Werk und einem soliden Kursbuch zu tun haben. Eben auf die deutsche Einheit aber, so der Sprecher der Liberalen, käme es der Mehrheit der Bevölkerung an. Die Opposition redet immer von der DDR und ihren souveränen Rechten. Sie haben es immer noch nicht begriffen. Es geht nicht mehr um die DDR, sondern um die Bürger, um Menschen, die in Berlin, Leipzig und Chemnitz leben. Offensichtlich bricht sich jetzt jenes deutsches Nationalgefühl Bahn, das von der SED Jahrzehnte als reaktionär und friedensgefährdend denunziert und verfolgt wurde, aber nicht gebrochen werden konnte. Für Professor Jens Reich hingegen von der Fraktion Bündnis 90 birgt der Vertrag mehr Risiken als Chancen für die DDR. Ein Stück politischer und ökonomischer Stabilität werde preisgegeben, ohne dass der Weg zur deutschen Einheit bereits klar und eindeutig weder innen- noch außenpolitisch gesichert sei. Was geschieht, fragte er, wenn von den Siegermächten morgen ein Veto eingelegt werde? Und er schloss: Wir sind der Auffassung, dass dieses Parlament die Ablösung des Sozialismus und die deutsche Einheit als Auftrag hat. Das stimmt. Aber wir haben das Mandat zur Interessenvertretung unserer Wähler und nicht zur Schlüsselübergabe auf dem Samtkissen in Bonn. Der Vertrag bringt uns auf Gedeih und Verderb an den Tropf und wir sind gezwungen abzuwarten, wie die teuerste und riskanteste aller möglichen Operationen letzten Endes ausgehen wird. Danke. Es gäbe keine vernünftige Alternative zum Staatsvertrag, resümierte Ministerpräsident de Maizière die Debatte. Von einem außenpolitischen Veto zu sprechen, sagte er zu Professor Reich gewandt, hieße eine Gefahr herbeireden, die nicht vorhanden sei. Die praktische Umsetzung des Staatsvertrages und seine Folgen dürften auch die Gespräche der gemeinsamen Wirtschaftskommission der Bundesrepublik und der Sowjetunion in Moskau bestimmen. Stichwort Lieferverpflichtungen der DDR gegenüber der UdSSR. So wenig diese eigentlich mit westlicher Marktwirtschaft vereinbar sind, so sehr ist die Bundesregierung aber an einer Beibehaltung interessiert. Schließlich hängt damit auch die Beschäftigungsfrage in der DDR zusammen. Eduard Neumeier aus Moskau. Der Zufall will es, dass am Tag, an dem die große deutsch-sowjetische Wirtschaftskommission in Moskau zusammentrat, auch der amerikanisch-sowjetische Wirtschaftsrat seine Arbeit begann. Doch während die Amerikaner und die Russen wohl im Blick auf die zu erwartende Handelsvereinbarung beim Gipfeltreffen mit 500 Köpfen von 200 amerikanischen Firmen antraten und bis einschließlich Freitag die Zukunft des Handels diskutieren wollen, macht es die noch westdeutsch-sowjetische Kommission viel kürzer. Schon morgen Mittag wollen sie das übliche Protokoll ihrer Gespräche unterzeichnen. Angeführt von Wirtschaftsminister Helmut Hausmann wird die 50-köpfige Delegation bereits morgen spätnachmittags wieder abfliegen, kaum dass sie heute Mittag per Sonderflugzeug in Moskau eingetroffen war. Angesichts des im Vergleich zum amerikanischen überwältigenden deutschen Anteils am sowjetischen Außenhandel verbietet sich natürlich Kritik an dem aufwendigen Kurzausflug Hausmanns nach Moskau. Die Amerikaner mit ihrem kaum registrierenswerten Wirtschaftsaustausch haben da einiges aufzuarbeiten. Andererseits geht es bei diesem ersten Treffen der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission seit über einem Jahr nicht mehr um die üblichen bilateralen Wirtschaftsprobleme, um Fragen der Produktpalette, um Joint Ventures. Oder nicht nur darum. Die Deutschen sollen auch über das nicht geringe Problem mit den Sowjets diskutieren, was mit den Lieferverpflichtungen der DDR an die UdSSR und umgekehrt angesichts des deutschen Vereinigungsprozesses wird. Für Deutschland geht es dabei um nicht weniger als um eine nominelle Verdoppelung des jetzigen Handels der Bundesrepublik. im Jahre 1989, in dem der Warenaustausch beim Im- und Export um jeweils 22% gestiegen war, rollten Güter im Werte von 22,3 Milliarden Mark über die Grenze. Die vertraglichen Verpflichtungen der DDR und der UdSSR belaufen sich für die 5 Jahre von 1991 bis 1995 auf 35 Milliarden Transferrubel. Das entspricht im Jahresdurchschnitt Liefer- und Abnahmeverpflichtungen in Höhe von 7 Milliarden Transferrubel, also knapp 21 Milliarden pro Jahr. Noch DDR-Mark und somit auch künftig Westmark. Diese wird nämlich die Basis des künftigen Handels sein.